Denn alles, was man braucht, hat man eigentlich schon. Hier in Österreich kann nichts brauchen, weine nicht so. Es ist sowieso hoffnungslos, also was willst du noch machen, wirst nicht schaffen, außer dass du nochmal scheitern wirst und dein Leben verkackst. Also sag bitte nicht, es wird wieder, denn es wird nie wieder so. Ich sterb lieber, sag ich auch nur so, dass ich jetzt gut ankomme. Eigentlich bin ich für Hoffnung, weil das besser ankommt. Das ist verschieden, es kommt so, wie es drauf ankommt. Seht die Message in dem Song oder seht sie nicht? Es wird immer Neider geben, doch sie gehen nicht, weil ihnen der Shit so gefällt. Was willst du tun? Sag mir nichts von irgendeiner Scheiße, lass mich in Ruhe. Ich geh meinen Weg, brauch ich keinem mehr sagen. Werde jeden überzeugen, werde nicht versagen. Schau dir die Welt an, wie sieht sie aus? Ha? Wie sieht's aus? Die Menschen heutzutage sind ziemlich drauf. Ha? Wie sieht's aus? Die Kinder dieser Erde schauen nicht mehr kindlich aus. Ha, wie sieht's aus? Und diese kleine Welt schaut noch immer riesig aus. Ha, wie sieht's aus? Die Welt, hier ist es vollkommen kaputt. Mutter Erde missbehandelt bald alles Asche und Schutt. Der Mensch mit dem Auto vergaß die Erde. Was ist bloß passiert? Von nichts mehr Ehre. Viele Menschen haben es los und angepisst. Ist das Gott oder Vaterstaat, von denen wir angepisst werden? Irgendwann wird hier alles aufsterben. Konflikte, Kriege, alles noch kaum zu fair. Atombomben einschlagen, Menschen vernichten. Die ganzen scheiß Kriege, seht ihr nicht, wie sich die Menschen verkriechen? Klimawandel, sie wohl selber schuld daran. Stimmt es nicht, keine Geduld, na dann. Die Politiker wissen bald nicht mehr weiter. Und dann denken nach, stehen dann, fluchen. Verdammt, denken nach, seht ihr nicht, was wir alles anrichten? Wenn so weiter geht, wird die Menschheit Mutter Erde vernichten. Schaut dir die Welt an, wie sieht sie aus? Ha, wie sieht's aus? Die Menschen heutzutage sind ziemlich drauf. Ha, wie sieht's aus? Die Kinder dieser Erde schauen nicht mehr kindlich aus. Ha, wie sieht's aus? Und diese kleine Welt schaut noch immer riesig aus. Ha, wie sieht's aus? Schaut dir die Welt an, wie sieht sie aus? Ha, wie sieht's aus? Die Menschen heutzutage sind ziemlich drauf. Ha, wie sieht's aus? Die Kinder dieser Erde schauen nicht mehr kindlich aus. Ha, wie sieht's aus? Und diese kleine Welt schaut noch immer riesig aus. Ha, wie sieht's aus?